Kapitel 12. Was glaubst du, wer du bist? Hoffentlich verstehst du jetzt, wie wichtig unsere Identität ist. Unsere Identität in Christus ist buchstäblich alles. Ich habe 15 Jahre lang als Pastor gearbeitet, bevor ich in die Phase meines jetzigen Dienstes eintrat, und in dieser Zeit habe ich festgestellt, dass das größte Problem der Menschen in der Gemeinde darin besteht, dass sie ihre Identität in Christus nicht kennen. Sie ist eine so wesentliche Sache im Leben, dass sie schon immer das Hauptziel Satans bei seinen Versuchungen der Menschheit war. Du kannst das bis zum Garten Eden zurückverfolgen. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott, der Herr, geschaffen hatte. Sie fragte die Frau: Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Doch, natürlich dürfen wir die Früchte hier im Garten essen, erwiderte die Frau. Nur von dem Baum in der Mitte hat Gott gesagt, esst seine Früchte nicht und berührt ihn auch nicht, sonst müsst ihr sterben. Doch die Schlange widersprach: Nein, ihr werdet nicht sterben, sondern Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet, dann werdet ihr sein wie Gott und selbst wissen, was gut und was böse ist. 1 Mose 3, 1-5. Satan wusste, dass Eva bereits so geschaffen war wie Gott, denn Gott hatte dies in 1. Mose 1,26 gesagt: Lasst uns Menschen machen als unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Satan kannte Evas Identität, aber Eva kannte sie nicht. Beachte Satans trügerische Aussage: Sobald ihr von dem Baum esst, werdet ihr wie Gott sein. Es ging nur um die Identität. Denk mal darüber nach, bei der allerersten Versuchung der Menschheit ging es um Identität. Eva wusste nicht, wer sie war, und deshalb verschenkte sie alles, was sie hatte. In Lukas 4 finden wir Jesus in der Wüste, wo er von Satan in Versuchung geführt wird. Interessant ist für mich, dass Satan die Gleichversuchung auch gegen den letzten Adam unternimmt. Jesus, erfüllt von Heiligem Geist, wandte sich ab vom Jordan und ließ sich im Geist führen in der Wüste, 40 Tage, geprüft vom Teufel. Er aß nichts in jenen Tagen, und als er sie beendete, litt er Hunger. Der Teufel sagte ihm aber: Wenn du der Sohn Gottes bist, sag diesem Stein, dass er Brot wird. Lk 4, 1-3. Sieh dir die allererste Versuchung Satans gegenüber Jesus an: Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, was war der Kern der Versuchung durch Satan? Ein einfaches Wort: Identität. Zum Glück wusste Jesus, wer er war, und gab deshalb nicht alles preis, was er hatte. Deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Identität in Christus kennen. Das ist keine eingängige, religiös klingende Aussage, es ist buchstäblich unser Leben. Denn wenn jemand im Messias ist, ist er eine neue Schöpfung, eine ganz neue Kreatur. Das alte, der frühere moralische und geistliche Zustand, ist vergangen, jetzt ist Neues entstanden. 2 Kor 5,17, hinzufügen gehen vom Autor. Wenn es eine Bibelstelle gibt, die zum Kern dessen geworden ist, wer ich bin und was ich tue, dann ist es 2. Korinther 5,17. Wenn ich eine Bibelstelle als meine beanspruchen könnte, dann wäre es diese. Sie definiert mich als Gläubigen, ist aber auch die Grundlage dafür, wer ich als Person bin und welche Aufgabe ich in diesem Leben habe. Wenn ich die Errettung empfange, werde ich buchstäblich zu einem ganz neuen Menschen. Mein altes Leben ist vorbei und damit meine ich nicht nur meinen alten Lebensstil als Ungläubiger. Wenn die Gemeinde davon spricht, eine neue Schöpfung in Christus zu werden, geht es fast immer um diese eine Sache, ein besserer Mensch zu werden, indem man nicht mehr so viel sündigt. Aber wenn das alles ist, haben wir ein Problem, denn ich kenne Menschen anderer Religionen, die sich besser verhalten als viele Christen, die ich kenne. Eine Neukreatur in Christus zu werden, hat nichts mit Verhaltensänderung zu tun, sondern mit einem übernatürlichen Lebensstil, indem du vom Fluch befreit wirst. Das Leben, das wir auf dieser Erde führen, soll also dem Leben Jesu im Himmel entsprechen. Wir identifizieren uns nicht nur mit seinem Tod und seiner Auferstehung, sondern auch mit seinem jetzigen Leben. Wir müssen verstehen, dass wir ein geistliches Wesen sind, das in einem Körper lebt. Daher kennen wir von jetzt an niemanden nach menschlicher Art. Auch wenn wir nach menschlicher Art einen Messias gekannt haben, kennen wir jetzt, so, keinen mehr. Denn wenn jemand im Messias ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, jetzt ist Neues entstanden, 2 Kor 5, 16 bis 17. Der Körper, in dem ich mich befinde, sagt mir nicht, wer ich als Geist bin. Mein Körper kann mir zwar mein Geschlecht verraten, aber er kann mir nicht sagen, wer ich in Christus bin. Deshalb fällt es den Menschen so schwer, sich mit Jesus zu identifizieren, wenn sie sich selbst betrachten, sie betrachten sich nach dem Fleisch und nicht nach Christus. Du musst über den Spiegel in deinem Badezimmer hinausschauen und in den Spiegel des Wortes schauen, Jesus. So wie Jesus im Himmel ist, sind auch wir in dieser Welt. Warum ist das so? Weil wir gerecht sind. Den, der keine Sünde kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes werden sollen, 2 Kor 5,22. Meine Identität in Christus umfasst meine Stellung bei Gott und meine Stellung in der Welt. Gerechtigkeit ist sicherlich ein Geschenk, sie ist etwas, das ich mir nicht verdienen kann. Gerechtigkeit ist einfach die Gnade Gottes, aber Gerechtigkeit ist nicht nur ein Besitz, sie ist mein Zustand. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes geworden, weil ich mit Christus vereint bin. Ich kann nicht ändern, wer ich bin, Gott hat mich dazu gemacht, gerecht zu sein. Vergiss nie, dass Gott dich für immer vollkommen gemacht hat, weil ich mit Christus vereint bin, bin ich gerecht, vollständig, vollkommen und mit seinem Leben erfüllt. Meine Identität in Christus ist tot für die Sünde und lebendig für Gott, weil ich gerecht bin. Diejenigen, die 1. Petrus 2,24 zitieren in der Regel nur den letzten Satz, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Wenn man diesen einen Satz aus dem Zusammenhang reißt, wird seine eigentliche Bedeutung buchstäblich aufgehoben. In dieser Bibelstelle geht es nicht wirklich um Heilung, sondern um deine Identität. Weil Jesus unsere Sünden getragen hat und wir der Sünde gestorben sind, macht uns das gerecht. Das ist genau das, was uns der Apostel Paulus in 2. Korinther 5,21 sagt. Weil wir für die Sünde tot und nun gerecht sind, sieh dir an, was das für uns getan hat, Gerechtigkeit bewirkt Heilung. Bevor wir weitermachen, möchte ich dich daran erinnern, was Gott unter Heilung versteht. Wenn Gott dich heilt, heilt er dich nicht nur von einer Krankheit, sondern auch von der Ursache der Krankheit. Erinnere dich daran, dass Gott unter dem alten Bund den Menschen gezeigt hat, dass er ihr Heiler ist, weil er das Wasser von Mara geheilt hat und nicht, weil er ihren Körper geheilt hat. Als der Prophet Jesaja sagte, durch seine Wunden seid ihr geheilt, stand das im Zusammenhang mit dem Sterben Jesu für die Sünde, die Ursache der Krankheit war. Gottes Version von dir als einer geheilten Person ist nicht einfach nur, dich von einer Krankheit zu heilen, sondern dich von der Ursache der Krankheit zu heilen. In 1. Petrus 2,24 wird uns gesagt, dass wir geheilt sind, weil Jesu uns für die Sünde tot gemacht hat. Wenn du von der Sünde, der Ursache des Problems, getrennt bist, bist du von allen Krankheiten geheilt. Gerechtigkeit trennt dich von der Sünde, die Gerechtigkeit macht dich vollkommen, vollständig und gerecht wie Gott, sodass ich von Sünde und Krankheit völlig befreit bin. Deshalb ist Heilung nicht nur ein Besitz, sondern unser Zustand. Heilung ist das, was ich bin, und nicht etwas, das ich bekommen will. Siehst du schon, wie wichtig die Identität für die Heilung ist? In den letzten 2 Jahrhunderten konzentrierte sich die vorherrschende Lehre über Heilung auf durch seine Wunden bist du geheilt, statt auf du bist für die Sünde tot, damit du für die Gerechtigkeit leben kannst. Ich danke Gott für all die Pioniere des Glaubens, die sich im Laufe der Jahrhunderte auf die Offenbarung der Heilung einließen und erkannten, dass Heilung der Wille Gottes ist. Aber wir müssen weiter in der Offenbarung wachsen und mehr als nur Gottes Charakter verstehen, wir müssen unsere Identität verstehen. In dem Moment, in dem du deine Identität in Christus verstehst, verschwinden alle Hindernisse, alle Zweifel und jede Art von Religion. Du kannst keine göttliche Gesundheit haben, wenn du nicht zuerst gerecht bist. In 1. Petrus 2,24 steht, wer du bist, und nicht, was du erhalten musst. Es zeigt dir, was du hast, aufgrund dessen, wer du bist. Mit anderen Worten, sobald du deine Position kennst, kannst du auch deinen Besitz erkennen, und das verändert deine Perspektive und dein Ziel. Du bist jetzt nicht mehr ein Sünder, sondern ein Gerechter. Schauen wir uns also eine der bekanntesten Heilungsgeschichten in den Evangelien an, die Frau mit dem Blutungsproblem. In Markus 5 finden wir Jesus auf dem Weg zum Haus des Jairus, als er von einer Frau mit einer schweren Blutung aufgehalten wird. Sie leidet seit Jahren an einem ständigen Blutfluss und hat alle Hoffnung verloren, bis sie von Jesus erfährt. Und eine Frau war da, die seit 12 Jahren eine Blutung hatte. Sie hatte von vielen Ärzten vieles erlitten, hatte alles, was sie geben konnte, verbraucht, und es hatte nichts genützt, es war vielmehr noch schlimmer geworden. Sie hatte von Jesus gehört, kam in der Menge von hinten heran und fasste sein Gewand an, denn sie hatte sich gesagt, wenn ich auch nur etwas von seinen Kleidern anfasse, werde ich gesund werden. Und auf der Stelle vertrocknete die Quelle ihres Blutes, und sie bemerkte im Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Sofort hatte auch Jesus in sich die Kraft bemerkt, die von ihm ausgegangen war. Er wandte sich in der Menge um und sagte: Wer hat mich an den Kleidern angefasst? Seine Jünger erwiderten: Du siehst die Menschenmenge, die dich bedrängt, und du sagst: Wer hat mich angefasst? Er aber schaute umher, um die zu sehen, die das getan hatte. Die Frau hatte Furcht und zitterte, sie wusste, was ihr geschehen war. Und sie kam, ließ sich vor ihm fallen und sagte ihm die ganze Wahrheit. Und er sagte ihr: Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht, geh in Frieden, sei gesund von deiner Plage. Und die Frau war von dieser Stunde an gesund, Mki 5, 25 bis 34. In dieser Geschichte geht es im Wesentlichen um zwei Personen, Jesus und die Frau, oder man könnte sagen, ein Gerechter und ein Sünderin. Bedenke, dass jeder, dem Jesus diente, ein Sünder war. Gab niemanden auf der Welt, der gerecht war, außer Jesus, bis die Errettung für uns verfügbar wurde. In Anbetracht dessen muss ich dir eine sehr wichtige Frage stellen. Hier ist sie: Wenn du diese Geschichte liest, mit welcher Person identifizierst du dich? Mit Jesus oder mit der Frau? Jedes Mal, wenn ich diese Frage in einer Menschenmenge stelle, rufen die meisten zurück: Mit der Frau. Interessant ist, dass all die Menschen, die antworten, dass sie sich mit der Frau identifizieren, Christen sind. Die meisten Menschen hätten kein Problem mit dieser Antwort, weil so viele Christen mit Krankheit zu tun haben. Aber lass mich die Frage anders formulieren: Wenn du diese Geschichte liest, mit welcher Person identifizierst du dich, mit dem Gerechten oder mit der Sünderin? Warum sollten sich gerechte Menschen mit einer Sünderin identifizieren? Ich kann dir genau sagen, warum: Weil die Gemeinde Jesu in einer Identitätskrise steckt. Wenn Christen die Evangelien lesen, wird ihnen seit Jahrhunderten beigebracht, sich mit den Sündern zu identifizieren, die zu Jesus kamen. Warum brachten die Prediger den Christen bei, sich mit der Sünderin zu identifizieren? Weil wir die Frau mit der Blutkrankheit nicht als Sünderin betrachten, sondern als Kranke. Wir schauen nicht auf ihre Identität, sondern auf ihre aktuelle Not. Ich möchte dich in ein Geheimnis einweihen: Die Geschichte von der Frau mit der Blutung ist eine großartige Geschichte darüber, wie Sünder geheilt werden. Aber der Gerechte wird nicht auf diese Weise geheilt. Denk darüber nach. Sicherlich gibt es enorme Glaubensgrundsätze, die man aus dieser Geschichte lernen kann. Es gibt diese Wahrheiten, dass wir uns ganz auf Jesus einlassen müssen, dass wir uns vom Weltsystem trennen müssen, dass wir auf die Macht unserer Worte achten müssen und dass wir Jesus vertrauen, aber man kann diese Geschichten nicht dazu benutzen, Christen zu lehren, wie sie erhalten können, was sie bereits haben. Warum lesen wir die Evangelien und identifizieren uns mit den Sündern, anstatt mit Christus? Weil sich Christen, wenn sie krank sind, mit der Not identifizieren und nicht mit der Position der Gerechtigkeit. Jahrhundertelang haben Lehrer und Prediger den Christen beigebracht: Durch seine Wunden seid ihr geheilt, weil sie gerecht sind, und sie dann gelehrt, sich mit den Sündern zu identifizieren, wenn es darum geht, wie sie geheilt werden können. Wenn du einen Schritt zurücktrittst und wirklich darüber nachdenkst, macht es keinen Sinn, warum das so sein sollte. Warum sollten wir von einem Ungläubigen erwarten, dass er uns zeigt, wie wir bekommen, was Jesus uns bereits gegeben hat? Wenn wir die Evangelien lesen, müssen wir sie durch die Brille der Erlösung lesen, so wie wir auch den alten Bund lesen würden. Im Großen und Ganzen wurde der Gemeinde Jesu die Realität des neuen Bundes aus der Sicht der Evangelien beigebracht, und das funktioniert nicht. Die Evangelien sind wunderbar dafür geeignet, dass Söhne und Töchter Gottes den Sohn Gottes betrachten und lernen, wie man Heilung weitergibt, in den Gaben wirkt und im Übernatürlichen wandelt. Aber wenn du dir die Evangelien anschaust, um von den Sündern zu lernen, wie man in Gesundheit lebt, machst du alles falsch. Aber genau das ist der Grund, warum die Gemeinde im Großen und Ganzen absolut machtlos ist und damit kämpft, in der Fülle Christi zu wandeln. Wir wissen nicht, wer wir sind. Als Leib Christi bekennen wir uns zu den Realitäten der neuen Schöpfung, sehen uns aber gleichzeitig als Sünder und das funktioniert einfach nicht. Im Moment ist die Welt verrückt geworden, weil die Leute nicht einmal mehr feststellen können, ob sie männlich oder weiblich sind. Es gibt sogar Menschen, die darüber hinausgehen und sich jetzt als Tiere identifizieren. So traurig das auch ist, in der Gemeinde gibt es eine noch größere Verrücktheit. Während die Gemeinde auf die Leute der Welt herabschaut, weil diese nicht mal mehr herausfinden können, ob sie männlich oder weiblich sind, können die Gläubigen immer noch nicht herausfinden, ob sie Heilige oder Sünder sind. Im Leib Christi kursiert seit langem eine Aussage, die besagt: Ich bin nur ein Sünder, der aus Gnade gerettet wurde. Diese Aussage klingt zwar geistlich, hat aber keinerlei Wahrheitsgehalt, sie offenbart aber die Identitätskrise in der Gemeinde. Wenn es um Heilung geht, wird es noch schlimmer. Denn dieselben Menschen, die Christen dafür tadeln würden, dass sie sagen, sie seien nur ein Sünder, der durch Gnade gerettet wurde, werden sich als Christen trotzdem mit den Sündern in den Geschichten von Jesus identifizieren. Kommen wir nun zum Kern der Sache. Warum sollte sich eine rechte Person mit der blutflüssigen Frau oder einer anderen Person identifizieren, die zu Jesus kam, um geheilt zu werden? Ganz einfach. Sie sehen sich selbst als krank, und deshalb identifizieren sie sich mehr der kranken Person. Warum tun wir das als Christen? Weil wir uns nicht geheilt fühlen, ändern wir unsere Identität. Kommt dir das bekannt vor? Ich fühle mich nicht wie ein Mädchen, also identifiziere ich mich jetzt als Junge und jetzt lass uns das auf christlich übertragen. Ich fühle mich nicht geheilt, also identifiziere ich mich als Sünder. Kein Christ, der ein vernünftiges Verständnis der biblischen Wahrheiten hat, würde sich bewusst als Sünder bezeichnen, aber ist es nicht interessant, dass wir zulassen, dass die Umstände unsere Identität verändern? Ist es möglich, dass Satan mit den gerechten Menschen auf der Erde dasselbe macht, was er mit Eva und Jesus gemacht hat? Kann es sein, dass Satan die Gerechten vor allem dazu verleiten will, ihre Identität zu ändern? Wenn du nicht weißt, wer du bist, wirst du nicht wissen, was da hast, deine Position bestimmt deinen Besitz. Warum identifizieren es sich die Christen in den Heilungsgeschichten des Evangeliums mit den Sündern, anstatt mit dem Heiler? Das ist der Grund, weshalb du dir deiner Vereinigung und Identifikation mit Christus sicher sein musst. Du kannst nicht durch die Wunden Jesu geheilt sein, ohne dass auch die Gerechtigkeit Gottes in Christus bist, Gerechtigkeit, deine Position bewirkt Heilung, deinen Besitz. Wenn du ein gerechter Mensch bist, dann identifiziere dich auch mit dem Gerechten in der Geschichte. Was würde passieren, wenn du die Rolle in der Geschichte wechselst? Was wäre, wenn du dich statt als die Frau mit dem Blutfluss als Christus, den Heiler, den Gerechten sehen würdest? Wenn ich mich in einer Situation befinde, in der mein Körper Heilung braucht, wäre es dann nicht besser, wenn ich an meiner Sichtweise arbeiten würde, anstatt am richtigen Bekenntnis? Jedes Mal, wenn du in den Evangelien eine Geschichte liest, in der jemand zu Jesus kommt, um geheilt zu werden, kannst du dich selbst als Jesus in dieser Geschichte sehen. Nach der Errettung bin ich nicht mehr der Sünder, der versucht, zu Jesus zu gelangen, um sein Gewand zu berühren. Als neue Schöpfung in Christus habe ich mich in den Heiler hineinbegeben und er hat sich in mich hineinbegeben. Deshalb fließt jetzt seine heilende Kraft in mir. Als ich noch ein Ungläubiger war, habe ich versucht, dieses Gewand zu berühren. Aber als Mensch in Christus trage ich jetzt dieses Gewand. Ich trage jetzt das Gewand der Errettung und das Gewand der Gerechtigkeit. Die Kraft Gottes, die Tote auferweckt, fließt jetzt in mir. Wenn ich mich mit Christus identifiziere, bin ich jetzt der Gerechte, den die Ungläubigen zu erreichen versuchen und nicht andersherum. Wenn du deine Position verstehst, wirst du auch deinen Besitz verstehen, weil sich deine Sichtweise ändert. Ich erinnere mich, wie ich vor ein paar Jahren für The House Church in Powell's Valley, Oklahoma, gepredigt habe. Während des Samstagabendgottesdienstes predigte ich über unsere Vereinigung mit Christus und begann dann, durch die Menge zu gehen und verschiedenen Menschen zu dienen. Ich legte zwei verschiedenen Menschen, die taub waren, die Hände auf und beide Male öffneten sich ihre Ohren. Ich arbeitete mich durch die Menge hindurch, während immer wieder Wunder geschahen. Als ich zur linken Seite des Saals kam, saß dort ein Mann mit einer Gehhilfe, der seine Hand hob und mir sagte, er habe multiple Sklerose. Dann sagte er, während du auf der anderen Seite der Aula warst, spürte ich eine Hitze meinen ganzen Körper durchströmen. Als ich das hörte, sagte ich, nun, dann brauchst du mich nicht. Gott arbeitet bereits in dir, und dann ging ich weg und wir beendeten den Gottesdienst. Am nächsten Morgen kam am Ende des Gottesdienstes ein Mann auf mich zu und stellte sich vor. Sein Name war Paul und er hatte ein breites Lächeln auf dem Gesicht. Er fragte, erinnerst du dich an mich? Und ich sagte, nein, leider nicht. Paul sagte, ich bin der Typ, der multiple Sklerose hatte. Sieh mich jetzt an. Paul ging in die Hocke, stellte sich auf ein Bein und zeigte mir, dass die Schmerzen weg waren und er sein Gleichgewicht und seine Beweglichkeit wieder hatte. Er erzählte mir, dass bei ihm vor über 20 Jahren multiple Sklerose diagnostiziert worden war und es so schlimm geworden war, dass er aufhören musste, Motorrad zu fahren und zu arbeiten, vor der Konferenz konnte er sogar kaum noch mit der Gehhilfe laufen. Er sagte, als er an diesem Morgen aufwachte, musste seine Frau früher zum Gottesdienst gehen, weil sie im Lobpreisteam sang und deshalb nicht mit ihr fahren konnte. Er wollte aber trotzdem in den Gottesdienst gehen. Also sagte er, ich habe mich angezogen, bin in unser anderes Auto gestiegen und hingefahren. Als er auf den Parkplatz der Gemeinde fuhr, merkte er, dass er keinen Gehstock dabei hatte. Er rief seine Frau an, um ihm aus dem Auto zu helfen, aber sie nahm nicht ab. Dann rief er einen seiner Freunde an, der Platzanweiser war, aber auch er ging nicht dran. Also beschloss Paul, einfach aus dem Auto auszusteigen und zu versuchen, es bis zur Eingangstür der Kirche zu schaffen, aber da merkte er, dass er geheilt war. Er stieg aus dem Auto aus und ging in den Gottesdienst. Er sagte, es sei das erste Mal seit Jahren, dass er während des Lobpreises und der Anbetung aufstehen und es sogar genießen konnte. Pauls Zeugnis hat mich sehr gesegnet. Ich stand mit einem breiten Lächeln da, aber meine Augen füllten sich mit Tränen, als er mich ansah und sagte, Chad, ich fühle mich, als hätte ich mein Leben zurückbekommen. Stell dir vor, was ich jetzt alles machen kann. Paul hatte darauf gewartet, das zu bekommen, was Jesus ihm bereits gegeben hatte, wie hunderte von Millionen Christen auf der ganzen Welt. Paul musste einfach nur aufhören, sich als jemand zu identifizieren, der Heilung braucht, und anfangen, sich als derjenige zu identifizieren, der Heilung hatte. Es ist erstaunlich, was passiert, wenn du aufhörst, nur dich selbst zu sehen, und anfängst, Jesus in dir zu sehen. Satan will, dass du dich mit dem Sünder identifizierst, damit du deine Heilung verschenkst und daran arbeitest, das zu bekommen, was Jesus dir bereits gegeben hat. Lass nicht zu, dass deine Umstände deine Identität verändern. Nur weil sich die Umstände ändern, ändert sich deine Identität nicht. Du musst dich als die Rebe sehen, die auf göttliche Weise mit dem Weinstock verbunden ist. Du musst dich mit dem identifizieren, der dich geschaffen hat. Und zieht den neuen Menschen an, der erneuert wird zu klarer Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat, Kol 3,10. Wenn du die Evangelien liest, dann lies sie aus dem Blickwinkel der neuen Kreatur in Christus, als jemand, der ein Ebenbild Christi ist. Noch einmal, ich sage nicht, dass du Jesus bist. Es gibt nur einen König der Könige und einen Herrn der Herren. Es gibt nur ein Lamm Gottes. Nur er hat die Position als Sohn Gottes, aber du bist die Rebe, die mit dem Weinstock verbunden ist, du bist der Leib, der mit dem Haupt verbunden ist. Wir sind ein Geist mit dem Herrn. Was Jesus als Erlöser getan hat, kann keiner von uns tun. Aber was er als Gerechter getan hat, indem er den Vater vertrat und den Fluch besiegte, das können auch wir tun. Erneuere deinen Sinn und zieh dich seinem Bild entsprechend. Wir brauchen Klarheit über unsere Identität, damit wir richtig sehen. Sonst wirst du immer derjenige sein, der zu Jesus rennt, anstatt dass der Sünder zu dir läuft. Warum sollten sie zu dir laufen? Weil sie Jesus in dir sehen. Aber wie sollen sie Jesus in dir sehen, wenn du ihn nicht einmal selbst siehst? Sie die Heiligen wollte Gott wissen lassen, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, es ist der Messias in euch die Hoffnung der Herrlichkeit, Kol 1,27. Und ich lebe nicht mehr, der Messias lebt in mir. Was ich jetzt lebe im menschlichen Körper, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich ausgeliefert hat, Gal 2,20. Du bist nicht mehr nur auf dich allein gestellt. Als du gerettet wurdest, bist du eine neue Schöpfung in Christus geworden. Christus lebt in dir und du lebst in ihm. Identifiziere dich nie wieder mit dem Sünder. In dem Moment, in dem du dich als Sünder siehst, betrachtest du dich als mangelhaft und unzureichend und versuchst, zu Jesus zu gelangen, um zu bekommen, was er hat. Aber wenn Jesus es hat, hast du es auch. Wenn Jesus es nicht haben kann, kannst du es auch nicht haben. Was Jesus tun kann, kannst auch du tun. Korrigiere deine Sichtweise und sie wird dir deinen Besitz und deine Bestimmung offenbaren. Sobald du dich als Teil von Jesus siehst, siehst du dich nicht mehr als verdammt an, du hast alle Ressourcen des Himmels und bist vollständig ausgestattet.